Träumen los. Wie vom Blitz getroffen, fahre ich aus meinem Schlaf tief hoch. Vollautomatik schaltet sich der Wellensender ein. Kurz-Ultrawellen schwirren aus dem Äther in Zimmer rein, Zimmer rein, in Zimmer rein. Und